Die Meldungen im Einzelnen. Die NATO sollte nach einem Vorschlag von US-Präsident Bush ihre bisherige Verteidigungsdoktrin ändern und den Einsatz von Atomwaffen künftig zum letzten Mittel erklären. Dies berichtet die amerikanische Zeitung Washington Post in ihrer heutigen Ausgabe. Der Vorschlag, sich von der seit 30 Jahren geltenden Strategie der sogenannten flexiblen Antwort zu lösen, sei bereits den Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten unterbreitet worden. Die Initiative des amerikanischen Präsidenten trage der sinkenden Bedrohung Westeuropas durch den Warschauer Pakt Rechnung und solle der Sowjetunion die Sorge nehmen, dass die NATO-Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschlands eine Bedrohung darstellen könne, berichtet die Washington Post. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat auf dem 28. Parteitag der KPdSU in Moskau vor einer Jagd auf Kader gewarnt. Es dürfe kein schnelles Gericht abgehalten werden, erklärte der KPdSU-Generalsekretär zu Beginn seines politischen Berichtes vor den rund 4.680 Delegierten des am Vormittag eröffneten Parteitages. Das Politbüro wolle sich der Verantwortung nicht entziehen. Zuvor hatte der Kongress beschlossen, dass die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros erstmals öffentlich Rechenschaft über ihre Tätigkeit ablegen müssen. Ferner war zum ersten Mal das Präsidium des Parteitages nicht wie früher üblich vom Politbüro gebildet worden. Seine Mitglieder setzten sich nach den Worten Gorbatschows nunmehr aus Vertretern verschiedener Strömungen der Partei zusammen, um so wörtlich die Einheit zu bewahren. Am Rande des Parteitages hat sich der konservative Chef der russischen KP, Poljoskow, zur Einheit der Partei und zu Präsident Gorbatschow bekannt. Eine Spaltung der KPdSU wollte Poljoskow allerdings nicht ausschließen. Ich werde jedoch alles tun, um dies zu verhindern, fügte er hinzu. Am ersten Werktag der Währungsunion in der DDR erleben die Geschäfte und Kaufhäuser heute einen starken Kundenandrang. Die Neugier auf das Angebot von Westwaren und die Preise sorgten dafür, dass die Menschen schon am frühen Morgen mit dem Öffnen der Türen an die vollen Regale strömten. Nach übereinstimmenden Korrespondentenberichten besichtigen die Konsumenten das Angebot mit großem Interesse, halten sich beim Kauf allerdings noch zurück. Eingekauft würden meist nur kleinere Mengen Lebensmittel, hieß es. Die seit gestern gültige Visumpflicht für polnische Staatsbürger hat den seit Monaten dauernden Ansturm polnischer Einkaufstouristen nach West-Berlin gestoppt. Seit Dienstantritt am frühen Morgen sei kein einziger polnischer Bus gesehen worden, sagte am Vormittag ein Zöllner am Übergang Dreilinden. In der letzten Zeit waren rund 200.000 Polen pro Woche zum Einkaufen nach West-Berlin gefahren. Auf bundesdeutsche Geschäfte in Grenznähe hat heute ein Ansturm von DDR-Kunden eingesetzt. Besonders gefragt waren nach Korrespondentenberichten Videorekorder und Fernsehgeräte. Viele Kunden hätten Urlaub genommen, um am Tag nach Einführung der Währungsunion einkaufen zu können, berichtete ein Elektrohaus im südniedersächsischen Duderstadt. Nach Inkrafttreten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion will die Bundesregierung auch die staatliche Einheit mit der DDR so schnell wie möglich erreichen. Außenminister Genscher sagte heute im Deutschlandfunk, die Vereinigung könne noch im Dezember vor gesamtdeutschen Wahlen stattfinden. Der Minister bekräftigte seine Forderung, in ganz Deutschland nach einem einheitlichen Wahlrecht unter Einschluss der 5%-Klausel abzustimmen. Auch Kanzleramtsminister Seiters sprach sich für ein zügiges Tempo bei der Verwirklichung der staatlichen Einheit aus. Er sei sicher, dass es im Dezember gesamtdeutsche Wahlen geben könnte, meinte Seiters ebenfalls im Deutschlandfunk. Der Start in die deutsche Einheit darf nach Ansicht des Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Meyer nicht mit Massenarbeitslosigkeit und sinkendem Lebensstandard für die DDR-Bevölkerung belastet werden. Daher müssten gemeinsame Anstrengungen für ein von sozialer Gerechtigkeit geprägtes vereinigtes Deutschland unternommen werden. In den Kaufhäusern war zunächst kein großer Andrang zu entdecken, jedenfalls nicht im Vergleich zum Kundenandrang in einem beliebigen Großstadtkaufhaus der Bundesrepublik. Symptomatisch die Antworten auf die Frage, gucken oder kaufen. Gucken und erst mal aufnehmen, wie die Preise so sind, damit wir erst mal bekannt werden mit allem. Das ganze Wochenende über hat das Personal der Kaufhäuser die neue, zum größten Teil westliche Ware sortiert und mit Preisen ausgezeichnet. Eine Verkäuferin im Leipziger Kaufhaus Konsument, die Herrenhemden und Krawatten an den Mann zu bringen sucht. Ja, also es hat viel Spaß gemacht, weil man auch wusste, dass man jetzt ein bisschen mehr Antrag vielleicht hat. Hat sich gelohnt. Und wenn Sie das, was Sie jetzt im Angebot haben, vergleichen mit dem, was Sie früher hatten, was würden Sie dazu sagen? Es ist besser geworden. Ist schöner. Sie sind zufrieden jetzt? Ja, sehr zufrieden. Man hofft auch, dass es auch gut gekauft wird, dass sich dann auch die Arbeit in der Beziehung gelohnt hat, dass man jetzt nicht das alles nur rumlegt und nur als Anschauungsmodell hat. Aber es sind ja heute früh nicht sehr viele Leute gekommen. Nee, der Erste, der wird bestimmt erstmal nur rumgucken, nehme ich an. Erstmal sich nach den Preisen orientieren und Vergleiche ziehen. Und ehe sie dann an den Kauf rangehen, sind noch nicht sehr mutig, muss ich sagen. Besonders teuer waren in der DDR früher hochwertige Konsumgüter, also zum Beispiel auch Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Kühlschränke und Ähnliches. Der erste Eindruck einer Kundin im Kaufhaus von Qualität und Preis. Ja, also von der ganzen Technik hier bin ich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das habe ich auf keinen Fall erwartet. Und wie ist mit Preisen? Möchte ich sagen, ist real einzuschätzen. Bin ich wirklich überrascht. Also ich hätte es mir viel teurer vorgestellt im Vergleich zu unseren Kühlschränken und Waschmaschinen bisher. Also das wird wohl das Erste sein, was man sich zulegt. Die neuen Waschmaschine, neuen Automaten, das spricht schon an. In manchem ist die DDR freilich noch die alte DDR geblieben. Das Angebot ist von einem Tag auf den anderen üppig geworden, wenngleich bei Textilien eher im unteren Preis- und Qualitätssegment zu finden. Schlecht immer noch die Präsentation der Ware. Da stehen die Bücher nach wie vor eingerahmt von Klobürsten und Schneebesen. Aber alles auf einmal ist wohl nicht zu haben. Lange Schlangen stehen nach wie vor den Lebensmittelkaufhallen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass in der DDR, bezogen auf die Bevölkerungszahl, gegenüber der Bundesrepublik nur ein Drittel an Verkaufs- und Lagerraum vorhanden ist. Die Schlange wird bis zur Herausbildung einer stärkeren Konkurrenz, also bis auf Weiteres, noch zum Alltag der DDR gehören. Alles in allem freut sich Rolf Russ, der Leiter des Kaufhauses Konsument in Leipzig, darüber, was bereits heute Vormittag so alles gekauft wurde. Ja, heute Morgen haben wir natürlich jetzt die ersten von 7 bis um 8 oder bis um 9 in der Lebensmittelabteilung gestanden und geguckt, wie gekauft wird. Und das war sehr viel bei Lebensmitteln. Aber um 9 wurde das Warenhaus geöffnet und man kauft Kosmetik, man kauft Haushaltschemie, man kauft Strumpfhosen. Und das im Sommer, es sind schöne neue Artikel da. Es ist an jedem Stand eigentlich Betrieb. Sicherlich bei den großen, bei Teppichen nicht so sehr oder Möbel. Das wird man sich wohl noch ein bisschen überlegen und warten, bis der erste Lohn wieder kommt und das normale Leben wieder weitergeht. Auffallend ist, dass ein Großteil der fliegenden Händler, die in den vergangenen Monaten so stark das Straßenbild von Leipzig geprägt haben, aus der Stadt verschwunden sind, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht. Offenkundig wollen sie erst einmal abwarten, auf welchen Gebieten auch nach dem Umtausch von Alu-Chips und Spielgeld in harte D-Mark noch Versorgungslücken bleiben, die von ihnen zumindest vorübergehend geschlossen werden könnten. Von Leipzig nach Rostock. Mein Kollege Henning von Levis wollte in Rostock seine Eindruckssammlung in einer Gaststätte beginnen und mit ihm bin ich jetzt per Leitung direkt verbunden. Herr von Levis, Ostbier gegen Westmark oder wie ist dort die Lage? Ja, Herr Clement, ich war gestern Abend schon mal mit Kollegen hier von RMV, von Radio Mecklenburg-Vorpommern unterwegs in Rostock zu einem Kneipenbummel. Ich hatte das ja auch am Vorabend gemacht und das war echt ein Schock, denn die haben die Preise so gewaltig angehoben, wir stellten fest, gähnende Leere in den Gaststätten. Bierpreise so 4 Mark, 5 Mark und aufwärts. Im größten Hotel der Stadt hier mittlerweile ein Bier in der Hallenbar 9 DM. Und das kann natürlich kaum jemand bezahlen, auch von den DDR-Bürgern, deren Einkommen ja relativ gering ist vergleichsweise. Aber umso voller sind die Geschäfte heute Morgen. Ich komme gerade zurück aus dem Zentrum Warenhaus, dort treten sich die Leute gewaltig auf die Füße. Ja. Erster Einkaufsbummel mit D-Mark in der Tasche? Ja, mit D-Mark haben wir nichts geholt. Wir müssen uns erst mal angucken und mal sparsam anfangen. Ja, haben Sie sich das Zentrum Warenhaus schon ein bisschen angeguckt, wie das jetzt? Nee, ich habe noch nichts. Gerade, dass ich von der Straßenbahn hier jetzt reingehe, weil da wollte ich noch nicht hier. Und gleich in die Schlange? Ja, was bleibt das weiter übrig? Nach den Schlangen im Sozialismus? Nur die wir dürfen nicht aus der Gewohnheit kommen. Ne? Ihr erster Eindruck vom neuen Zentrum? Das habe ich noch nicht viel gesehen. Ich kenn's nur das Alte. Ich habe mich eben gerade versucht, an die neuen Brötchenpreise zu gewöhnen. Und da lasse ich den Rest erstmal langsam angehen. Was kosten die Brötchen jetzt? Zwischen 20 und 30 Pfennig, die vorher so 5 und 10 Pfennig gekostet haben. Ja. Ne? Und auch, weil Sie das vorhin gerade sagten, Gaststättenpreise, ja? Mhm. Wenn du fast jeden Tag mittags in eine Gaststätte gegangen bist, aus, ne? Das war weiter. Ja, ich zum Beispiel im Fischrestaurant eine Portion so gekocht, der Dorsch, die sonst 4 Mark gekostet haben, und jetzt 15 Mark 60, ne? Ja. Das geht nicht. Vor allen Dingen ist es dasselbe auf dem Teller, ja? Der Service ist der gleiche und man kennt ja nur mittlerweile auch woanders in der Welt andere Gaststätten. Ja. Und da vergleicht man, oder müssen unsere Leute ran, sonst verlieren sie die Kundschaft. Dann hebt man sich das Geld lieber auf, verreist mal und genießt dann eben woanders. Das ist auch die Qualität, ne? Das Niveau. Also Sie glauben, dass das nicht durchzuhalten ist wahrscheinlich? Nee, so nicht. Wenn Sie nicht anziehen mit dem Angebot, mit dem Service, dann passiert da nichts. Dann werden die Leute wegbleiben. Ne? Denn man kann sich einschränken. Das lernen unsere Leute auch schnell, glaube ich. Sind ja vieles gewöhnt auf der Strecke. Erste Einkaufsversuche im neuen Zentrum? Nur gucken. Heute Morgen? Erstmal gucken. Noch nicht kaufen? Nein, mal sehen. Das ist aber hauptsächlich gucken. Ja, haben Sie schon Eindruck verschärft von den neuen Preisen, vom neuen Angebot? Ja, das ist ja so unterschiedlich. Viele Sachen sind wesentlich höher, als man gedacht hat. Und andere sind natürlich auch niedriger, ne? Ja. Also, aber man muss erstmal gucken. Erster Einkaufsbummel im neuen Zentrum. Haben Sie schon ein bisschen umgeschaut? Ja, wir haben schon mal. Wir wollen mal sehen wegen Fernseher. Wollen mal sehen, wie die Preise so sind, ne? Was ist so Ihr erster Eindruck vom neuen Warenangebot? Oh, sehr gut, sehr gut. Allerhand da, ne? Und wie sieht es preislich aus? Naja, eben, früher waren die Fernseher bei uns ja sehr teuer, nicht? Die waren ja so 6.000 Mark, 6.500. Und wenn man jetzt für 1.000 einkriegt, das ist ja ein Unterschied, nicht? Wie läuft es denn so an im Zentrum heute Morgen? Oh, ich glaube, das, der Eindruck erscheint doch sehr positiv. Wir hatten den Ansturm doch nicht ganz so erwartet, wie es heute aussieht, heute Morgen. Sehen Sie ja, mhm. Die Kunden alle auf Wagen warten hier. Ich hoffe ja, der Umsatz wird einigermaßen. Was ist denn besonders gefragt? Also, ich glaube, hinten bei Kosmetik- und Schreibwarenartikel sind sehr gefragt und teilweise auch im Badprogramm, was ich so auf den ersten Blick so einschätzen kann. Viele Leute sagen ja, sie wollen erst mal gucken, nicht? Und sich ja, orientieren sind über viele, die Preise. Aber wenn man so den Wagen guckt, sie kaufen doch. Viele fragen, können wir ohne Wagen und durchgehen oder so. Ich sage, na, und dann nachher wollen sie doch was kaufen. Nee, wir wollen was gucken und dann kaufen wir doch nachher. Habt ihr euch das schon mal angeguckt, das neue Zentrum? Ja, wir haben uns das schon angeguckt. Das sieht ganz hübsch aus. Alles Wertsachen. Fetzt. Ich finde das gut. Tja, die meisten sind sehr angetan von der Fülle des Warenangebots, aber die Leute sind auch sehr preisbewusst und zum Teil verärgert über hohe Preise. Man trifft auch Kunden, die ganz und gar nicht begeistert sind von dem, was hier geboten wird. Ich wollte eigentlich einen schönen Gruß an Karstadt senden. Ich nehme es dankend an, dass die ältesten Plünnen zu wunderbaren Preisen hier im Zentrum hängen. Das wollte ich mal gesagt haben. Mhm. Ich habe mich nämlich in Bremen umgesehen, was es normalerweise bei Karstadt gibt. Und das ist nämlich der letzte Husten, an Mode jedenfalls. Alle Abteilungen habe ich nicht gesehen. Ja. Und die Preise? Zu teuer. Das ist drum ja schon alles preisgesenkt, was sie hier noch zum vollen Preis verkaufen. Abgesehen davon, dass ich sowieso eine Sauerei finde, dass es jetzt Karstadt mit einem Zentrum ist, ist das teuerste. Wir verdienen Drittel von den Bundesbürgern und sie ziemlich das teuerste Kaufhaus oder die teuerste Kaufhauskette siedelt sich hier an. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn hier daneben C&A sein würde und so, dann wäre für jeden Geldbeutel was. Aber so finde ich das ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, also wenn ich einkaufen gehe, ich habe mir das jetzt angeguckt, dann fahre ich doch weiterhin nach drüben. Und geh nicht hier einkaufen. Ja, Herr Clement, ich würde sagen, das war aber eher eine Einzelstimme. Normalerweise sind die Leute sehr angetan von dem, was sie hier geboten bekommen. Vielen Dank, das war Henning von Lewies aus Rostock mit Stimmungsbildern am Tag nach der Einführung der D-Mark in der DDR. Der Eintritt der DDR ins D-Mark-Land ist vollzogen und damit der erste große Schritt auf den Weg zur deutschen Einheit. Knapp 8 Monate nach Öffnung der Mauer beginnt die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, die für die DDR-Bürger nicht nur eine neue Währung, sondern ein ganz anderes Leben bringt. Nach dem tristen Mangeldasein im real existierenden Sozialismus eröffnen sich jetzt Chancen für ein lebenswerteres Leben, drohen natürlich aber auch die Risiken. Immerhin blicken die beiden deutschen Regierungschefs Kohl und de Maizière optimistisch in die Zukunft. Aus Berlin hat Wolfgang Hauptmann erste Reaktionen aus der DDR zusammengefasst. Spätestens im Jahr 2000 soll man in Deutschland nicht mehr zwischen den Menschen in Ost und West unterscheiden können. Das wünscht sich DDR-Ministerpräsident de Maizière in einem in Ost-Berlin veröffentlichten Interview. Und zwar werde in der DDR jetzt eine stärkere Differenzierung zwischen Arm und Reich kommen, doch das bedeutet nur, dass ich Leistung auszahle. Der Ministerpräsident ging auf den zweiten Staatsvertrag ein, der heute zwischen den Ostberliner Koalitionspartnern beraten werden soll. Er dürfe keine Schranken der Teilung festschreiben. In der neuen Zeit der Ost-CDU, die dieses Interview führte, kommt auch Frau Hildebrand, die Ministerin für Arbeit und Soziales, zu Wort. Sie beklagt, dass die Betriebe ihre Chancen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bisher nicht ausreichend nützten. Gleichzeitig mahnt sie die ohnehin durch viele politischen Predigten verunsicherten Menschen, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen und zu lernen, mit Unsicherheiten zu leben. Von den Umstellungsproblemen geht auch der DGB-Vorsitzende Meyer aus, dessen Artikel von der Gewerkschaftszeitung Tribüne mit der Überschrift Neuanfang für Deutschland versehen wurde. Oft werde man aus der Not eine Tugend namens Geduld machen müssen. Wenn es aber nicht um Übergangsschwierigkeiten gehe, sondern um offensichtliche Fehlentwicklungen, dürfe die DDR-Bevölkerung nicht resignieren. Die schönsten Bestimmungen einer sozialen Marktwirtschaft blieben Papier, wenn sie nicht von starken und unabhängigen Gewerkschaften im Betrieb und in der politischen Praxis durchgesetzt und kontrolliert würden. Prominentionen zum Start in die Dreierunion von Währung, Wirtschaft und Sozialem gab es heute sonst keine. Die Politiker hatten ihr Wortpulver offenbar schon im Vorfeld verschossen. Dafür grübelten die Leitartikler über der Grundfrage, wie man die vorherrschende Mischung von Freude und Angst zur Prophetie des Alltags nutzen kann. Für das neue Deutschland ist klar, dass nicht nur eine neue Währung eingezogen ist, sondern zugleich eine neue Lebensweise. Die Zeitung der PDS klagt einmal mehr über die Versäumnisse der Regierung, den Anpassungsschock zu mildern. Sie bemüht einen westlichen Kronzeugen, um die Zahl von 3 bis 4 Millionen möglichen Arbeitslosen erwähnen zu können, zitiert allerdings auch Bundesaußenminister Genscher und meint, vielleicht würden die Menschen in der DDR tatsächlich mit ihrem Fleiß und ihrer Kreativität die Zauderer beschämen. Oppositionellen Geist versprüht auch die Berliner Zeitung, wenn sie westliche Investitionen anmahnt, um die DDR nicht zum Hinterhof Deutschlands werden zu lassen. An ihnen sei zu messen, ob die Einheit künftig mehr sein könne als die spektakuläre politische Aktion, mit der sie begonnen habe. In der jungen Welt wird für die Hebung des Blicks über enge Grenzen hinaus plädiert. Die D-Mark sei kein Wundermittel. Und man müsse sich umeinander kümmern, Zeit nehmen für Freunde, Nachbarn, Kollegen und die Minderheiten am Rande der Gesellschaft. Die Forderung heißt Solidarität nicht bloß innerhalb der Nation, sondern mit den Problemen der Welt, die auch die eigenen seien. Für die 16 Millionen DDR-Bürger begann bereits gestern die Währungsumstellung mit der Auszahlung der begehrten D-Mark, aber erst heute sind sie in der Lage, das Geld auszugeben. In den Geschäften erleben sie ein völlig neues Kaufgefühl, aber der befürchtete Kaufrausch blieb aus. Noch sind die im sozialistischen Alltag üblichen Käuferschlangen nicht eingegangen, aber das Warenangebot hat sich schlagartig verbessert, im gleichen Maße, in dem die DDR-Produkte aus den Regalen verschwinden. Hartwig Heber hat sich in Ost-Berlin bei DDR-Käufern umgehört. Die D-Mark ist da, aber Warteschlangen gibt es ebenfalls noch, zunächst jedenfalls. Zwar ist das Warenangebot reichlich, aber es fehlt an Einkaufswagen. Und ohne die gibt es in der Kaufhalle keinen Einkauf. So reihte man sich am Morgen wieder geduldig ein. Im Kaufrausch sind die Menschen ohnehin nicht. Wir wollen heute erst mal gucken und wir sind sehr sparsam auch mit unserem Geld. Wir werden es nicht gleich so in großen Bogen ausgeben. Wie viel haben Sie denn abgehoben gestern? 250 Mark jeder. Was glauben Sie, wie lange Sie damit reichen werden? Für den Monat. Nur für Lebensmittel, nicht? Und was sagen Sie hier zu der Schlange, zur Warten? Ja, daran sind wir ja gewöhnt. Wir haben ja nur in Schlangen gestanden. Aber was sollte anders werden jetzt? Hoffentlich. Das hoffen wir. Zwischen den Verkaufsregalen überall das gleiche Bild. Erst einmal wird vorsichtig geprüft und auf den Preis geschaut. Ein bisschen teuer ist alles. Teuer finden Sie es, ja? Ja, die Umstellung. Erstmal dieses ganze Vergleichen und so, nicht? Aber es ist einfach alles da. Wissen Sie dann schon die Preise, dass Sie vergleichen können? Na, in etwa. Nicht genau, aber so manches kommt gleich. Ich meine, mit dem Brot, das finde ich sehr gut, dass etwas teurer ist. Es ist alle Sorten da, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel weggeworfen, wie es jetzt. Schauen Sie dann auch darauf, ob es DDR-Waren sind oder Westwaren? Naja, also bei den Grundnahrungsmitteln bleibe ich bei unseren Produkten. Denn wir müssen ja erst mal sehen, ob es auf die Beine kommt, nicht? Das ist erst mal ganz neu, aber ich muss sagen, wir sind erst mal zufrieden. Das ist das Wichtigste, dass die Angst weg ist zu kaufen. Das beruhigt mich ungemein. Geben Sie das Geld, das Sie gestern bekommen haben, mit Bedacht aus oder wird jetzt erst mal voll zugeschlagen? Nein, ich muss sparen. Ich möchte wirklich nur das Lebensnotwendigste kaufen und auf dem Teppich bleiben. Wir suchen gerade und sind eigentlich überrascht. Wir haben das im Vergleich eigentlich jetzt als billiger gesehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Gehalt, was ich habe, so kaufen kann, lebe ich besser. Bin aber der Meinung, dass ich trotzdem spare. Ich finde, dass es hier doch noch recht teuer ist. Dass einige Sachen also doch überteuert sind sogar, ja. Wir haben Einkaufszettel und wollten sowieso das einkaufen, was wir am Wagen haben. Wir gucken natürlich auch, ja. Und gucken heißt auch Preise vergleichen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Also einiges ist jetzt hier teurer. Teurer als früher oder teurer als im Westen? Teurer als in West-Berlin, ja. Was zum Beispiel? Na, zum Beispiel die Wegwerfwindeln. Die Milch ist das Doppelte von dem, was wir sonst hatten, ja. Also besonders begeistert sind wir davon nicht, gerade bei Grundnahrungsmitteln. Wir sind vielleicht doch ein bisschen zu sehr verwöhnt von darin. Zurückhaltung und Bedachtsamkeit, dies war am Morgen das kennzeichnende Merkmal für das Kaufverhalten der Menschen. Nur selten wurde mehr als der tägliche Bedarf eingepackt. Auch für die Verkäufer ist es ein spannendes Experiment. Die müssen erst einmal mit den neuen Preisen für das weit größere Sortiment als bisher zurechtkommen. Und das fiel nicht immer leicht. Mit dem freien Unternehmertum indessen, mit Wettbewerb und freier Preisgestaltung, ist es nicht so weit her, jedenfalls nicht in den Kaufhallen, wo die westlichen Partnerfirmen das Regiment übernommen haben. Nach Einführung der D-Mark wird die DDR-Wirtschaft zunächst mit großen Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Zahlreiche volkseigene Betriebe werden die Konkurrenz der freien Marktwirtschaft nicht überleben und viele ihrer Arbeiter werden damit ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist die Hauptsorge der DDR-Bürger. Trotzdem überwiegt auch in der DDR und nicht nur bei Politikern und Ökonomen im Westen die Hoffnung, dass die Schwierigkeiten bald überwunden werden können. Eine soziale Absicherung der Leidtragenden ist nicht nur versprochen worden, sondern wird bereits in die Wege geleitet. Die Besorgnisse in der DDR erläutert Hermann Finke in Ost-Berlin. Die großen Worte zur Wirtschafts- und Währungsunion sind kaum verklungen. Da beginnt für die meisten Betriebe in der DDR bereits die harte Realität der Marktwirtschaft. Ohne Übergang unterliegen die in der Vergangenheit vom Staat gegängelten Unternehmen ab heute den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Streiks, Massenentlassungen und Konkurse am laufenden Band könnten die Folge sein. Die Antwort der Belegschaften auf diese Herausforderung wird wahrscheinlich erst in einigen Tagen oder Wochen erkennbar sein. Aber erste Warnstreiks am Vormittag deuten bereits auf eine heftige Auseinandersetzung hin. Am schwierigsten ist zurzeit die Lage in der Metallindustrie. Die Verhandlungen für einen einheitlichen Tarifvertrag waren in der vergangenen Woche gescheitert. Jetzt versucht die Industriegewerkschaft Metall der DDR nach bundesdeutschem Vorbild einen Abschluss in einem Bezirk durchzusetzen, und zwar in Berlin-Brandenburg. Diesem Ziel dienen die Warnstreiks, die am Vormittag im Automobilwerk Ludwigsfelde bei Potsdam begonnen haben. Am Nachmittag werden die Beschäftigten des Stahlwerkes in Hennigsdorf ebenfalls für mehrere Stunden die Arbeit niederlegen, um ihre Forderung nach höheren Löhnen und kürzerer Arbeitszeit zu unterstreichen. Die Einkommen der Metaller sollen nach und nach dem Lohnniveau der Bundesrepublik angeglichen werden. Wie groß die Streikbereitschaft insgesamt ist, das muss sich noch zeigen. Vielleicht wollen die Metaller erst einmal wissen, wie viel D-Mark sie überhaupt in der Lohntüte haben, bevor sie auf Mittel aus der Streikkasse zurückgreifen. Ähnlich kompliziert wie in der Metallbranche ist die Lage in der chemischen Industrie. Dieser Sektor bildete einst das Rückgrat der DDR-Wirtschaft. Die Zukunft der Chemie sieht jedoch finster aus. Manche Experten geben nur noch einem Drittel aller Chemieunternehmen eine Überlebenschance. Sollte diese Prognose zutreffen, würden innerhalb kurzer Zeit Hunderttausende auf die Straße gesetzt. Massenentlassungen drohen auch in der Landwirtschaft sowie im Medienbereich. Für die Gewerkschaften bedeutet es eine schwere Hypothek, unter solchen Voraussetzungen Tarifverhandlungen zu führen. In der Ernährungsindustrie stehen diese Tarifgespräche unmittelbar bevor. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten teilte am Vormittag mit, sie wolle versuchen, zu einer brancheneinheitlichen Vereinbarung zu kommen. Die Reihe derer, die von der neuen Währung mehr haben wollen, ist lang. Polizisten gehören dazu, Ärzte und Krankenschwestern, die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe und der Wasserwirtschaft. Nur für den Bereich Handel, Banken und Versicherungen ist die neue Einkommensstruktur bereits geklärt. Ohne wesentliche Zugeständnisse der Arbeitgeber an die Bankangestellten wäre die Umstellung auf die D-Mark am gestrigen Sonntag gewiss nicht so glatt verlaufen. Die DDR-Regierung berät bereits heute den zweiten Staatsvertrag, der die endgültige Vereinigung der beiden deutschen Staaten vollziehen soll. In Bonner Regierungskreisen rechnet man mit Beginn der Verhandlungen über dieses Abkommen Ende der Woche oder spätestens Anfang nächster Woche. Auf jeden Fall liegt bereits ein Rohentwurf für den zweiten Staatsvertrag vor, für den diesmal Bundesinnenminister Schäuble verantwortlich zeichnet. Darüber sind schon Einzelheiten bekannt geworden. Sie zeigen, dass die Vereinigung nicht allein im Großen, sondern auch in vielen Details vorgeplant wird. Aus Bonn Informationen von Frank Walig. Der am Wochenende gültig gewordene Staatsvertrag ist nur ein erster Schritt, eine Übergangslösung gewissermaßen. Doch noch existieren beide Staaten, die DDR und die Bundesrepublik, unabhängig voneinander, sind völkerrechtlich souveräne Staaten. Ein zweiter Staatsvertrag wird dies ändern. Die Verhandlungen zwischen Bonn und Ost-Berlin gehen heute weiter. Ziel eben ein zweiter Staatsvertrag. Mit Inkrafttreten dieses Vertrages hört die DDR auf, ein eigener Staat zu sein. Kern dieses Vertrages ist der Beitritt der Länder der DDR in den Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Artikel 23 unserer Verfassung. Das Verfahren nach Artikel 23 ist ein rascher Weg zur staatlichen und politischen Vereinigung, da für den neuen Gesamtstaat keine neue Verfassung auszuarbeiten ist. Wie beim Beitritt des Saarlandes in den 50er Jahren wird es aber eine Reihe von Sonderregelungen für die DDR geben. Wichtig hierbei ist natürlich das Geld. Wie sehen die finanziellen Beziehungen zwischen dem Gebiet der ehemaligen DDR zum Bund dann aus? Das Saarland zum Beispiel hatte eine Reihe von Jahren eine Art Abgabenfreiheit an den Bund. Es beteiligte sich nicht am Länderfinanzausgleich, konnte vielmehr alle Einnahmen erst einmal behalten und im eigenen Land investieren. Ähnliches ist auch für die DDR denkbar. Wie genau die Rechnung am Schluss aussehen wird, das ist Sache der Finanzexperten. Verhandelt wird also zwischen Bonn und Ost-Berlin über zwei Punkte. Wann erfolgt der Beitritt und wie sehen die finanziellen Bedingungen aus? Im Dezember stehen aller Voraussicht nach gesamtdeutsche Wahlen an. Der zweite Staatsvertrag regelt auch das Wahlgesetz. Denn das muss in beiden deutschen Staaten gleich sein, bis vielleicht auf die Sparklausel. Hier gibt es Streit. Soll in der DDR eine 3%-Hürde gelten oder wie bei uns eine 5%-Hürde? Was noch in den zweiten Staatsvertrag mit aufgenommen werden kann, ist Folgendes. Die staatlichen Symbole der DDR fallen weg. Flagge, Orden, Nationalhymne. Was nicht im Staatsvertrag festgeschrieben werden soll, ist die künftige Hauptstadt. Bonn oder Berlin, das sollen die Abgeordneten eines deutschen Staates entscheiden. Das Schwierigste bei den Verhandlungen zum zweiten und wahrscheinlich letzten Vertrag zwischen zwei souveränen deutschen Staaten ist der Fahrplan. Wann passiert was? Wann erfolgt der Beitritt? Die internationale Politik hat da ein gewichtiges Wort mitzureden. Bundeskanzler Kohl wird auch in Moskau nächste Woche mit Michail Gorbatschow über den Beitritt reden. Die Außenminister der 2+4 Staaten befassen sich in zwei Wochen in Paris bei ihren Verhandlungen mit nichts anderem. In Paris und Moskau, in Berlin und Bonn entsteht also der genaue Fahrplan zum zweiten Staatsvertrag. Mit dem Anschluss der DDR an das Währungsgebiet der Bundesrepublik vergrößert sich de facto, wenn auch nicht de jure, der Raum der Europäischen Gemeinschaft. Am 1. Juli, an dem Tag der Einführung der Deutschen Währungsunion, begann auch die erste Phase der europäischen Währungsintegration, wie sie von den Staats- und Regierungschefs der 12 EG-Mitglieder beschlossen wurde. In diesem historischen Augenblick, der zeigt, dass die deutsche Vereinigung mit der europäischen Integration zusammen vollzogen wird, übernimmt Italien den Vorsitz im EG-Rat, den Irland im ersten Halbjahr 1990 innehatte. Mit welchen Vorstellungen die italienische Regierung diesen EG-Auftrag erfüllen will, erfahren Sie von unserem Korrespondenten in Rom, Erich Kusch. Italien hat sich für das Halbjahr seiner turnusmäßigen Präsidentschaft in der Europäischen Gemeinschaft, das gestern begonnen hat, Großes vorgenommen. So erklärte Außenminister Gianni De Michelis denn auch, kein Plan zur Verwirklichung der europäischen Einheit könne für das Europa der 12 ehrgeizig genug sein. Für ein Europa, das sich endlich seiner eigenen Rolle bewusst ist und das seine ihm eigene Aufgabe wiederfindet. De Michelis ist optimistisch. Er glaubt, dass während der italienischen Präsidentschaft Lösungen für die noch offenen Probleme gefunden oder zumindest vorbereitet werden können. Ob sich aber all diese Blütenträume erfüllen werden, ist zumindest fraglich. Bei der für den 15. Dezember vorgesehenen europäischen Gipfelkonferenz in Rom wird man Bilanz ziehen können. Die Europäische Gemeinschaft wird sich am Ende der italienischen Präsidentschaft in entscheidender Weise verändert haben. Davon ist man in Rom fest überzeugt. Und De Michelis gibt sich geradezu enthusiastisch. Das Jahr 1989 war ein Sieg für uns alle, denn die Räume für Demokratie und Zusammenarbeit und die Entwicklung erweitern sich. Ein Sieg für Europa, das dabei ist, seine tiefgehende Einheit wiederherzustellen. Wir stellen uns nicht das Ende der Geschichte vor, sondern im Gegenteil das Wachsen unserer Verantwortung. Eine große Zeit der internationalen Neuordnung beginnt, die ganz Europa betrifft, das zu einer neuen, großen Baustelle geworden ist, so De Michelis. Der politische Raum von San Francisco bis hin nach Vladivostok muss neu geordnet werden. Und Europa steht im Zentrum, nicht das Europa der Nationalstaaten, das inzwischen an seine Grenzen gestoßen ist, sondern ein neues Europa mit einem übernationalen Charakter. Sicher wird Margaret Thatcher dafür sorgen, diesen Überschwang etwas zu dämpfen. Sie kann sich mit dem föderalistischen Europa, das Italien vorschwebt, nicht oder noch nicht anfreunden. Natürlich sieht man auch in Italien die Hindernisse, die sich einer Einigung entgegenstellen. Die notwendige Angleichung der Steuersysteme, die Währungsunion und eine einheitliche Währung, die die Schaffung einer Zentralbank voraussetzt. Die politische Dimension ist nur durch die Übertragung neuer Kompetenzen an das Parlament in Straßburg und den Europarat zu erreichen. Und nur so kann eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik verwirklicht werden. Um diesen inneren Kreis soll sich die EFTA schließen. Österreich allerdings, so fordert De Michelis, soll möglichst bald der EG beitreten. Und schließlich die Länder Osteuropas, mit denen besondere Assoziierungsverträge geschlossen werden sollen. Und zuletzt das Europa der Helsinki-Verträge, das die USA und die Sowjetunion mit einbezieht. Italien fordert alle Partner auf, sich zu beeilen, um nicht hinter den revolutionären Entwicklungen Osteuropas hinterherzuhinken. Wie wir gerade von Erich Kusch aus Rom hörten, wünscht Italien die Einbeziehung Osteuropas in den europäischen Integrationsprozess. Für die DDR wird sich der Beitritt auf dem Umweg über den Anschluss an die Bundesrepublik in absehbarer Zeit erfüllen. Auch für die jungen demokratischen Reformländer Ungarn und Polen ist zumindest eine Assoziierung an die Brüsseler Gemeinschaft in Sicht. Schwieriger wird es für die Weltmacht Sowjetunion, die allerdings enge Kontakte zu Brüssel ausgebaut hat. Auch dies ist ein Verdienst des großen Reformers Gorbatschow, der heute zur Eröffnung des 28. Parteikongresses der KPdSU den Völkern...